Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung ging an eine Autorenproduktion im Auftrag von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandradio Kultur. Aus der Begründung der Jury: Kippenberger Hören überzeugte als eine kongeniale Beschwörung des genialischen 1997 verstorbenen Malers, Bildhauers, Dichters von Unsinnstexten, Entertainers und Punkmusikers in einem rasanten Hörstück. In dichter Folge, musikalisch strukturiert durch wiederkehrende Versatzstücke wie das wehleidige und skurrile Aua, Aua, Aua, Ja, Ja oder Aua, Aua, Nee, Nee, überschneiden und überschlagen sich Originalaufnahmen von Kippenberger, Texte absurder Frechheiten, Nonsensgedichte und Passagen des ironischen Alleinunterhalters mit Unterwanderungsabsicht. Musik, Kompositionstechnik und Texte unterstreichen die rückhaltlose Verausgabung des Künstlers zum Zwecke der Demontage von Weihestimmung in der Kunst und dem Ziel eines unsentimentalen Durchblicks. Ist das lustig? Ja? Nee? Die Mutter ist böse. Abwasch, das Essen war fein, dann brauchst du keine Zigarette zu rauchen und die Nägel sind rein. Ja, ja, ja. Nee. Die Mutti ist böse, so mach doch den Abwasch, das Essen war fein, dann brauchst du keine Zigarette zu rauchen und die Nägel sind rein. Die Frau, die trägt Ohrringe. Der Busfahrer auch. Es wäre gescheiter, das Leben ging weiter. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Au, ja. Aua, aua, aua. K. Italienisch Schuhe. Schottisch Pullover. Amerikanisch Hose. Französisch Hemd. Schweizerisch Uhr. Innen gut. Deutsch. Ja, ja, ja. In einem Bezirkskrankenhaus hat sich ein neuer Assistenzarzt beworben. Der Chefarzt hat ihn schon gesehen gehabt, fand ihn eigentlich erstmal so ganz überzeugend und gesagt, pass auf, wir lassen dich hier mal rein, wir lassen dich hier mal mitlaufen, wir haben hier ein ziemlich gutes Betriebsklima, du wirst hier sicherlich gut aufgenommen werden von allen Leuten. Und so, ich denke, morgen Vormittag so um 11 rum, kommt dann mal alle zu mir in mein Chefzimmer und mach mal ein kleines Fläschchen Sekt auf und stelle ich sie mal vor und so, und dann kann man ein bisschen untereinander plaudern und dann sind sie sozusagen erstmal hier auf Probe so angenommen. Nie mehr murren, niemals klagen. Einfach dumm stellen, denn Fragen schaden. Ja. Nie mehr murren, niemals klagen, einfach dumm stellen, denn Fragen schaden. Es gibt viele Autos, die machen tut, tut. Ich pupe für sie, das tut mir so gut. Aua, aua, aua. Ja, ja, au, ja. Aua, aua, aua. Ja, ja, ja, au, ja, ja. Aua, aua, aua. Nee, nee. Ja, ja, ja. Au, ja, ja, ja, ja. Aua, aua, aua. Ja, nee, ja. Schlechte Bindung. Kerzen ohne Docht. Mordskerle bringen sich um, weil sie denken, am Anfang steht der Mord. Seite 4. Alles haben wir Ihnen verboten, bloß nicht Sex. Sex ist verboten in dieser Welt hier. Wir haben Fickern alles. Wir haben Fickern alles. Wir haben Fickern alles. Wir haben Fickern alles. Wir haben Fickern alles. Wir haben Fickern alles. Heute denken, morgen fertig. Heute denken, morgen fertig. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Jetzt zum Fixen. Fred Astaire beißt die Zügel durch. Ja, ja, ja. Der Tag war lang, was er nicht wusste. Deswegen war er sauer, dass er aufstehen musste. Nee. Ja gut, der nächste Vormittag kommt. Alle Weißkittelchen finden sich ein. Assistenzärzte, Stationsärzte, OP-Ärzte und alles, was es so gibt, tauchen auf. Und der Chefarzt stellt den neuen Assistenzarzt vor. Sagt hier, wir haben uns schon kennengelernt kurz, jetzt können Sie sich hier mal gegenseitig begrüßen und so, und hier mache ich schon mal ein Fläschchen Sekt auf und wir stoßen mal an. Ja, Prösterchen, und der neue Assistenzarzt stellt sich vor, junger Mann, und er denkt so nach zwei Schlückchen Sekt, ist jetzt auch ein bisschen trocken da mit diesem Weißkittel, und es ist ja immer ganz nett, wenn man so eine neue Situation sich irgendwie einfädelt. Also, nichts andichten. Kesselleser nach vorn. Der Spalt ist weit offen. Lasst euch nichts andichten. Einzelleser nach vorn. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Ja. Aua. Ja. Ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Ja. Aua. Ja. Ja. Au, ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Au, ja. Ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Zermürbtes Flackerlicht. Bricht voller Ehrfurcht. Im Schimmer von Antiquitäten kaputt. Der Soldatenknecht auf dem Schaukelpferd hat schweren Unfall kaputt. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Yeah. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. Yeah. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Yeah. Ich darf nichts abgeben. Mein Vater hat gesagt, mit 30 musst du es geschafft haben. Schöne Schuhe haben dünne Sohlen, Mittelmäßigkeit hebt, gut aussehen ist angenehm, höhere Stufen gibt es nicht. Engels und Marx sind wie Schinken und Rührei, Handtaschen sind besser als Handke und Heißenbüttel. Der Vater hat Pfeife, die Mutter hat Brille. Zwei ihrer Kinder gehen aufs Klo, macht zwei Bier, zwei Cola. Schön. Also Prösterchen nochmal. Ich fange hier mal an mit meinem kleinen Scherz. Also in Afrika, weit weg von uns, lebt ein Elefantenehepaar und die haben so ein kleines Söhnchen. Der hält sich so gern im Schatten auf von den großen Bäuchen und Körpern von seinen Eltern. Die Sonne brennt unbarmherzig. Aber sie haben ein gutes Familieneinvernehmen. Es geht ihnen gut, es können Feinde weit und breit und die beiden kümmern sich süß um ihr Kleines. Nie mehr murren, niemals klagen, einfach dumpf stellen, denn Fragen schaden. Und es klingt auf den ersten Moment vielleicht doch undankbar, aber ich habe so einen inneren Wunsch, in die Welt hinauszugehen und die Welt auf meine Weise und selbstständig kennenzulernen und die Wunder des Lebens und das alles für mich zu entdecken. Und seid nicht traurig, aber ich habe das doch jetzt für mich schon beschlossen. Ich habe schon mehrere Tage und Nächte darüber nachgedacht, dass ich wirklich hinaus in die Welt muss und meine eigenen Lebenserfahrungen suchen muss auf dem Weg zum Älterwerden und so. Ja, sagt der Vater Elefant, das ist das nicht ein bisschen früh eigentlich? Wir sind ja dann doch erstmal jetzt in Sorge. Du bist noch so klein und völlig unerfahren, dich allein loslaufen lassen. Wie soll das gut gehen? Ach, macht euch keine Sorgen. Ich habe ja eure Intelligenz geerbt und ich passe schon auf. Und macht euch doch wirklich jetzt keine Sorgen. Und die Mutter Elefantin weint bitterlich. Road to Rome. Ja, ja. Road to Rome. Road to Rome. Die französischen Kinder bauen keine guten Burgen, die wühlen nur. Kippenberger und Cafés. Hört nicht zu, sondern erzählt selber. K. Präzision in der Ungenauigkeit. Quer fällt ein. Durcheinander, aber gut durcheinander. Keine Bordsteine überprüfen, pünktlich für Sonntag. Den grauen Himmel beantragen, auf sicher nicht gut werden, gut sein und viele Filzstifte verlieren. Über Feuerzeuge sprechen wir später. Wir sitzen an der Rue Chocolat, es fahren nur Neger vorbei, ein Farbenblinder mit Apfeltaschen als Händeschutz. Das Lied in aller Stille, sie war nicht da. Nee, nee. Sie sang das Lied in der das Lied still stehen. Nee, nee. Man kann die Jugend auch nicht aufhalten. Die besprechen sich nochmal. Vater Elefant, Mutter Elefant und so weiter. Und während der Assistenzarzt auf diese Art und Weise den Witz erzählt, schaut sich doch die allerersten Ärzte schon mal so ein bisschen an. Gegenseitig, was da jetzt für ein neuer Kollege da sozusagen in die Reihen aufgenommen werden soll. Na ja, gut, aber der ist so ein bisschen unbeeindruckt. Der merkt wohl auch nicht, dass jetzt irgendwie da schon so leicht so ein bisschen geguckt wird, wie sich jemand da so einen Witz gestaltet in deren Angesicht. Und er fährt fort und sagt, nun also, dann ist der Tag des Abschieds gekommen. Und die Elefanten, er ruft immer zurück, tschüss, Wiedersehen, ihr lieben Eltern, ich pass auf mich auf, ich werde alles beherzigen. Lobsabbel. Lobsabbel, der kam durch den Notausgang der redseligen Glücksuni und sprach nix, nix, nix. Die Fixe auf'm Klo tun nur so, auf'm Klo. Mehr arbeiten, mehr kritisieren. Das Leiden kommt aus dem Süden. Vergiss der Jugend frohe Stunden, sie wissen nichts von Wiederkehr. Einmal entflohen, einmal entschwunden, zurückkehrt keine Jugend mehr. Warum gehen die Ostfriesen immer ans Fenster, wenn es donnert und blitzt? Weil die glauben, dass sie fotografiert werden. Kippi tanzt wie ein Hoppelhase. Immer voran die Zukunftsmasse. Gisi. Einfach tun, als wäre gar nichts. Gabi. Früher war ich schlank, dafür ein bisschen dumm. Heute bin ich dick, aber nicht doof. Wären deine Sachen wenigstens zum Lachen. Wieder Gabi. Meine angeblichen Scherze. Doch sie kommen den ganzen Tag aus meinem Herzen. Hast Angst vorm Borden, denn du hast einen Bart. Nimm's nicht für voll. So geht's mir doch auch. Die Orgelpfeife ist lang. Das Leben ist kurz. Sei noch viel schlauer und benutz die Hintertür. Eisenbahn hin, Flugzeug her, ist immer noch besser als Kreisverkehr. Wie werd ich mit einer braun gestrichenen Wohnung fertig? Sicherlich nicht, indem ich sie weiß überstreiche. Gestalt ist schamlos. Blumenkohlsuppe. Die wurde heute schon öfter verlangt und die Gäste waren offenbar alle sehr zufrieden. Die würde ich Ihnen auch empfehlen. Die ist leicht, bekömmlich, frisch gemacht und außerordentlich lecker. Das sagt der Gast zu dem Kellner. Ja, natürlich, dann vertraue ich Ihnen mal und würde dann gerne auch die Blumenkohlsuppe bestellen. Ja, was ist, seid ihr denn, ruft er schon von Weitem. Gottes Willen, was seid ihr denn bloß für Wesen? Das habe ich ja mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es so etwas wie euch gibt. Ja, wir sind Flamingos, rufen die alle zurück. Und was bist denn du hier ganz alleine unterwegs? Das haben wir noch nie gesehen. So ein kleines Elefantenkind, was hier so ganz alleine sich hier herumtreibt, hast du denn gar keine Angst? Nein, und ich bin jetzt völlig fasziniert. Auch an dieser Stelle vernehmliches, leises Murren der Ärztegesellschaft, die auch schon auf die Uhr ein bisschen gucken. Das Sekt ist mehr oder weniger schon ausgetrunken. Und man fragt sich doch inzwischen so ein bisschen sorgenvoll, dass jetzt nicht der Existenz ist. Das ist soweit so gut. Der erste Gast hat sich das alles so ein bisschen angehört und ein bisschen so irritiert. Die Konversation an den zweiten Tisch sich angehört. Also hat er dann aufgegessen. Und, Herr Oma, zahlen bitte. Und der Opa kommt und sagt, ja, bin ich mit meinem Herr. Aber der Assistenzarzt kommt so eine Art, in so eine Art Feuer. Er weiß ja auch, wie der Witz enden soll. Er hat ja so eine Vorstellung. Und er ist weiter dabei und schmückt ihn aus und sagt, ja, so ist die Geschichte bis dahin gewesen. Die Flamingos. Und der kleine Elefant spricht noch dies und das mit ihnen. Ja, wie kommt es, dass ihr so dünne Beinchen habt und ich so dicke und ihr seht so farbenfroh aus und ich so grau? Ja, das sind halt die Wunder dieser Welt, rufen die Flamingos zurück. Da können wir selber nichts dazu sagen, weil du wirst noch viele, viele Überraschungen erleben auf deinem Weg. Sei nur schön vorsichtig und pass schön auf dich auf. Und zieh weiter und halt die Augen auf und schau dir alles genau an. Die Wunder der Welt sind unerschöpflich. Ja. Ich fühle mich ganz jung heute. Ja? Ich fühle mich ganz jung heute. Nee. Zu viel vom Topfen Strudel, er könnt dich verstopfen, Trudel. jetzt muss ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Verabschiedet sich wieder und sagt, tschüss, ihr Flamingos. Das war wirklich ganz toll. Ich bin völlig durcheinander von diesem wunderbaren Eindruck, den ihr hier bietet. Dann zieht er sich den Mantel über und geht. Und dann am Ausgang ruft er den Ober nochmal zu sich und sagt, Herr Ober, komm denn nochmal her. Und mal, ich habe mal eine Frage. Also, dann sind wir noch komisch morgen gekommen. Und mal mit mir reden, no. Und mit dem anderen Gärtner drüben, das habe ich genau gehört, reden die so, reden die ganz anders. Dann beugt sich der Kellner an das Ohr von dem ersten Gast und sagt, den haben wir aber schön verarscht. Mal reinhalten und ein Schlückchen trinken. Und er schaut sich noch ein bisschen um und sieht eigentlich auf der Wasserfläche so weiter nichts, außer so irgendwie so eine Art große, dicke Augen, die so wie so oben auf der Wasserfläche herumschwimmen. So. Er kann sich das aber nicht erklären und denkt, naja, das ist vielleicht auch irgendwie nur so, irgendwie Augen, die schwimmen halt oder was der Teufel, irgendwas. Er hängt seinen kleinen Rüssel rein und will ein paar schöne, tiefe Züge durch seinen Strohhalm trinken. Und mit einmal bewegen sich so zwei von den Augen baff auf ihn zu und schnapp, ein Krokodil schnappt ihm vorne den ganzen süßen kleinen Kinderelefantenrüssel mit einem Haps weg. So. Sieht böse aus, tut böse weh und Schock auch noch. Und eigentlich, so hatte der Assistenzarzt sich das vorgestellt, kommt jetzt der Knaller von Pointe, weil der kleine Elefant sollte jetzt sagen, bin das Nutti? Nee. In- und Ausland 1. Die Bauchhaare zwirbelnd, die Palmen zählend. In den Bauchfalten wühlend sitze ich hier und denk nicht viel. Wie in Paris mit Vin Blanc Sec oder Richtung Vittoria auf dem Deck. Wie auch immer, von Einfällen nur ein blasser Schimmer. In Hollywood gab's noch viel zu sehen. Bleibt die Frage, wo wird ich nächstens hingehen? Da bleibt einem nur die Vergangenheit. Das war noch eine Kleinigkeit. irgendeinen Berg in Norwegen erklommen und wie immer mir was vorgenommen. In Stockholm habe ich Speed verbraucht. Dafür habe ich nicht zu viel geraucht. In Sandford war ich nie am Verzagen, in Zürich am Bananen verladen. In London hatte ich großes Verlangen und bin früh zum Schlafen in Hyde Park gegangen. In Hamburg mit Jochen am Klönen, in Finnland bei den Schönen. Im Schwarzwald bei religiöser Vielfalt. In- und Ausland 2. Schön war es in Viareggio, bloß da gab's kein Papier auf dem Klo. In Berlin blieb es bei der Unordnung, in Wales ist die Welt noch in Ordnung. In Düsseldorf habe ich gespielt im Ratinger Hof, die Türken wohnen im Hinterhof. Die meisten Bekannten in der vierten Etage, in Hinterzarten beim Wichsen erwischt worden, das war eine Blamage. Dazwischen öfters umgezogen und viel ungezogen. Durch die DDR fahre ich nur mit dem Zug, nach Bali bevorzuge ich Flug. Den Ausflug nach Japan habe ich verschoben. In alten Kirchen gibt es wenig zu loben. In Malmö bekam ich viele Bonbons geschenkt. Papa hat uns mit dem Opel-Kapitän nach Hause gelenkt. In München gibt es Filme und Föhn. In Falun traf die Verlobte ihren toten Bergmann, nach 45 Jahren genauso schön. Aus Wanne kam die Christa Heiselmeier, in Rio macht man viel Gefeier. Afrika liegt im Süden, das weiß doch jeder. Afrika ist schön, sagt jeder Neger. Yeah! Africa. I like Africa, you too? I like drums, I like Africa. Juppido, juppido, juppido, juppido, juppido, juppido. Es gibt viele Autos, krank zu tot. Ich buch für sie, das tut mir so gut. Juppido. Einmal den Doppelknocker Harris mit Salamander. Ah! Ah! Aua, aua. Juppidu, juppidu, juppidu. Aua, aua. Juppidu, juppidu. Aua, aua. Ja, ja, ja. Juppidu, juppidu, juppidu. Ja. Ja, ja, ja. Aber während er das gerade vorbereitet, diese Pointe, geht die Tür auf und verspätet, auch im weißen Kittel, der Sohn des Chefarztes mit frischem, fröhlichen Gruß. Guten Morgen, Kollegen, alle und nein. Wie komme ich da irgendwie raus aus dem Ding? Also der kleine Elefant, hat ihm aber jetzt wehgetan und war jetzt wirklich eine unangenehme Überraschung. Ja. Dann läuft er erstmal so ein bisschen herum, weiß nicht, wie er sich fühlt, ohne Rüssel und weiß nicht haargenau, war das jetzt Absicht oder Zufall oder ein kleiner Unfall, der kann sich das alles gar nicht erklären. Hat jedenfalls keinen Rüssel mehr und läuft da herum, traurig anzusehen. Naja, und dann denkt er, wenn ich jetzt so, wie ich jetzt bin, kann ich auch nicht mehr so richtig weiter. Also läuft er irgendwie zurück und dann per Zufall kommt er nach langen, langen Wegen wieder an den Baum, wo die Äffchen sind. Und dann sagt er, in Gottes Willen rufen die Äffchen runter. Kleiner Elefant, wie siehst denn du aus mit einmal? Du hast ja gar keine Nase mehr. Und aua, mehr. Was aua, passiert? Aua. Erzählt, ja, ja, ja. Aua, aua, einmal hat's aua, aua, aua, ja. Aua. Ja, ja, aua. Ja. Ja. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Au, ja. Aua. Aua. Aua. Ja. Ja. Au, ja. Aua. Nee. Aua. Aua. Ja. Ja. Ja. Aua. Ja. Ja. Ja. Aua. Au, ja. Ja. Ja. Aua. Aua. Aua. Ja. Ja. Au. Au, ja. Au. Ja. Ja. Aufstehen, aufstehen, Stuhl kaputt machen, Stuhl kaputt machen, yeah, I love you. Aufstehen, yeah, Stuhl kaputt machen, you, you, yeah, yellow, you. Dann kommt er tatsächlich auch wieder zu dem kleinen Sumpfgelände, wo die Flamingos sind. Und als er bei den Flamingos ankommt, da hört man von dem Sohn des Chefarztes, der noch nicht mal die halbe Strecke dieses harten, langen Witzes aushalten musste, weil er erst an der Stelle reingekommen war, wo es schnapp gemacht hat auf den kleinen Hosen zu. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Seit ich da bin, weg, weg, weg. Klappheck für kurze Arme. Schöner Martin. Klappheck für kurze Arme. Schöner Martin. Seit ich da bin, weg, weg, weg. People de la Muse, a typical artist poem. Leute, die einen warten lassen. Sehnsüchtler, der immer Avantgarde. Klagende Buchhändler. Ich habe alle Bücher von dir, Prahler. Leberzirrhose ist keine Ausrede für schlechte Kunst. Nicht als Künstler geborene, Professoren auf Lebenszeit. Künstler der Generation, klein sammeln und selber groß malen. Sammler mit 2,5 Bilder anstatt einem. Benefits-Events. Ausgezeichnete Künstlerrestaurants. Feinfühlige Möbeltransporte für Kunst, kunstfreundliche Menschen, die einen ungerne ausreden lassen. Auf dem breiten Pfad Wanderinnen im Zeittakt, Künstler-Witwen-Terror, nachträgliche Künstlerpaare. Keine Katalog-Peter, weil Sparväter. Künstler, die öffentlich andere Galeristen für gut befinden. Allgemein ständig kritische Non-Museumsbesucher. 18 D-Mark 50-Sponsoren plus 18.500 D-Mark Werkleihgeber. Gebaute Museen als Nutzfläche für Architekten und Angestellte. Künstler ohne korrekte Vorstellung zur Selbstdarstellung. impotente, schräge Vögel, ohne oder mit Taschengeld, Kunstmusikanten, Entdecker, die alles kaufen, davonlaufende Nichtentdeckungen, sie Ersteigerin, er Versteigerer, Interessenten, die nächste Woche wiederkommen, jungdeutsche Kunstkäufer in New York, Absager anstatt Versager, Kunst warm, angestrichenes Grau, Großmütter aus Plastik, besuchte Enttarnung ohne Entblößung, momentane Form durch die Zeit ziehen, konservative Konserven anbiedern unter Kunstgeschicklichkeit, wohlmöglich intellektueller Humor, retuschierte kenn ich schon Attitüde, Öko minus Pro plus Contra minus Dauerverbrenner, kleine Oper gleich bildgroß, anständige Ausführung gleich viel Moos. Verkabelung anstatt Entnabelung. Quadrate, Kreise, Krickel, Stein, Gesäge, Fraktion. Let's go West, Kuratoren. Let's go South, Kuratoren. Enfant terrible, Kritiker für alles. Wein, Etikettenkünstler. Dreimal Bilder reservieren, schlimmer als nicht verkaufen. Theorielastige Jungkunst. Ciao, Mega, Art, Baby. Dedicated to my very best friends. Uschi Welter from Berlin. Carola Gresslin from the Black Forest. Xenia Pradish from Yugoslavia. Gabriele Mazzona from Italy, Jenny Capitain from Paris, and Fofia Tritakis from Athene. I was 5 and she was 6. We rode on horses made of sticks. I wore black and she wore white. She would always win the fight. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Now she's gone, I don't know why, still this day sometimes I cry. She didn't even say goodbye, she didn't take the time to lie, bang, bang. She shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Find that not, ne? Ja? Ne. Kippenberger Hören von Oliver Augst und Rüdiger Karl mit Sven Orke Johansson. Eine Autorenproduktion im Auftrag von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandradio Kultur 2008.